ganz in meinem Sinne. Wenn ihr dies nicht einzuordnen wisst, es ist, als wäre es immer wieder diese eine Sorge, die euch beherrscht im Kinderzimmer, in dem es an Ordnung fehlt. Es ist nur meine Stimme, mit der ich euch in den Ohren lieg. Das Soundflussbett meines Lebens war nie dauerhaft trocken oder stillgelegt, ein stetiger Strom, immer frisch und fluid. Und habe ich auch ein ums andere Mal sprudelnde Quellen meiner Inspiration mit Brocken von ihrem Weg abgebracht. So sind sie bei alledem doch nie gänzlich versiegt, was nun darin münden muss, dass mich ungefähr 1000 unpaid dues ganz anmaßend siezen. Ich hätte sie verniedlicht, damit sähen sie mich vor Schiedsgericht, als gäbe es schon das TTIP. Soll ich für entgangene Verwertung von Humanressourcen jetzt auch Reparation zahlen, als hätte ich es nicht auch so getan? Stimmt, hätte ich nicht. Warum sollte ich damit anfangen? Für Leute, die das glauben, ist handsome gleich handsam. Jetzt macht aber mal langsam, ich werd's definitiv nicht tun. An dieser Stelle bericht nun. Es bleibt ganz in meinem Sinne, dass ihr dies nicht einzuordnen wisst. Es ist, als gäbe es immer noch diese eine Sorge, die euch verfolgt ins Jugendzimmer, in dem es keine Ordnung gibt. Es bleibt nur meine Stimme, mit der ich euch in den Ohren lieg. Ich bin ständig auf der Suche nach mir selbst, reiner Selbstzweck, inständig hoffend, dass so etwas wie ein Wellblech meinen Kopf unter Dach und Fach behalten kann, die Distanz zwischen gedacht und gemacht verringern kann, bevor mein Wesenssattelzug auf halbem Weg in Schlingern kam, auf der Ice Road in Isaacs im Stillstand versank, zuvor hole ich noch meinen Kopfsalat ganz unten aus dem Eisschrank. Wer tatsächlich meint, nichts zu verbergen zu haben, birgt zwangsläufig auch nichts mehr in sich. Und am Ende zahlen wir in Sterberaten und erscheinen sie uns noch so winzig. Es war ganz in meinem Sinne, dass sie dies nicht eingeordnet kriegen. Es ist, als gäb's für immer nur diese eine Sorge, die sie heimsucht im Arbeitszimmer, in dem es nach Ordnung riecht. Es war nur meine Stimme.